Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Essgewohnheiten. 1. Was verstehen Sie unter gesunder Ernährung? Sich gesund zu ernähren bedeutet für mich eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährungsweise. Wichtig ist, dass man 5 leichte Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt und mindestens 2 Liter Wasser trinkt. Auch die Qualität der Lebensmittel ist von Bedeutung. Fettarme Speisen, weniger rotes Fleisch, dafür mehr Fisch, Vollkornprodukte und kalorienarme Lebensmittel. Was gesund ist, kann auch gut schmecken. Daher ist es empfehlenswert, auch auf die Zutaten der Produkte zu achten und die Kalorientabelle vor dem Kauf schnell durchzulesen. Auf Lebensmittel mit Konservierungs- und Zusatzstoffen sollte man verzichten und Bioprodukten den Vorzug geben. 2. Was würden Sie an Ihren Essgewohnheiten ändern? Während der Woche stehe ich unter Zeitdruck. Da muss es mittags schnell gehen. Fastfood oder ein Sandwich in der Imbissbude. Ich sollte mir mehr Zeit fürs Essen nehmen. Ich würde mich gerne bewusster und gesünder ernähren. Zum Beispiel weniger naschen und mehr Wasser trinken. Es könnte auch Leitungswasser sein, aber 2 Liter pro Tag schaffe ich jetzt einfach nicht. Ich will meine Figur halten, aber ständig auf Diät zu sein, ist nicht die beste Lösung dafür. Wenn ich aufpasse, kann ich diese schlechten Ernährungsgewohnheiten loswerden. Am besten wäre, wenn ich jeden Tag Hausmannskost essen könnte und nicht immer nur meine Lieblingsspeisen, sondern eben vielseitiger mit viel magerem Fleisch und Gemüseeintopf. 3. Was halten Sie von vegetarischer Ernährung und Bioprodukten? Ich bin kein Vegetarier, habe aber nicht das geringste Problem damit. Vegetarier denken vielleicht, durch Verzicht auf Fleisch werden sie länger leben. Andere ernähren sich den Tieren zuliebe vegetarisch, das heißt aus Protest gegen Massentierhaltung und Tierschlachten. Doch das kann eine einseitige Ernährung bedeuten, was wiederum zu Mangelerscheinungen führen kann. Die ausgewogene Ernährung ist am wichtigsten. Und dazu gehört nun mal auch Fleisch. Bioprodukte sind gentechnisch nicht manipulierte Lebensmittel, die keine Zusatzstoffe enthalten und ohne Pestizide hergestellt werden. Die bessere Qualität kostet natürlich mehr und sie sind leider nicht überall erhältlich. 4. Welche Milch- und Fleischprodukte kaufen Sie am häufigsten? Am häufigsten kaufe ich fettarme Kuhmilch oder Vollmilch, seltener Biomilch, dann noch Fruchtjoghurt und Trinkjoghurt, Creme Fraiche, Rahm, Schlagsahne, Kaffeesahne, Quark und natürlich Butter. Bei den Käsesorten mag ich Hartkäse, der hat die längste Reifezeit. Auch kommt Schnittkäse, Schafs- oder Ziegenkäse bei uns auf den Tisch. Unter den Fleischprodukten steht Geflügel, zum Beispiel Filet, Oberschenkel, Unterschenkel, Flügel und tiefgekühltes Enten- und Putenfleisch an erster Stelle. Rotes Fleisch kaufen wir seltener, Innereien fast nie. Dann mag ich noch Wurst- und Salamisorten wie Rohwurst, Kochwurst, Schinken und deutsche Spezialitäten wie Currywurst, Wiener und Frankfurter. 5. Wie bereiten Sie Ihr Lieblingsfleischgericht zu? Mein Leibgericht ist Hähnchenbrustfilet in Sahnesoße. Es ist leicht und schnell zuzubereiten, nur 25 Minuten Kochzeit, und schmeckt köstlich. Die Zutaten sind Brustfilets, Weißwein, ein Becher Sahne, Geflügelbrühe, 3 Esslöffel Öl, Basilikum, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Das Öl wird in einer Pfanne erhitzt und die Hähnchenbrustfilets in heißem Öl gebraten und mit Basilikum etwas Salz und Pfeffer gewürzt. Alles wird mit Weißwein abgelöscht. Dann kann man die Sahne in die Pfanne gießen und kurz aufkochen lassen. Alles wird mit Muskatnuss und Pfeffer abgeschmeckt. Ich lasse dann die Soße noch ca. 15 Minuten einkochen und fertig ist das Abendessen. Reis passt ideal zu diesem Gericht.